Yeah, yeah, King Rob, yeah, yeah. Rapper rappen von wegen, sie würden Stars sein. Labern von der großen Kohle, plündern dann ihr Sparschwein. Hör mal zu, wie locker ich vom Hocker meinen Part reim. Merk dir meinen Text schon mal als Inschrift für dein Grabstein. Geh zum Konkurrenten, in dem Business seh ich gar keinen. Größtenteils nur Kiddies und beim Papa heißt es brav sein. Fühlen sich schon wie Gangster, fahren sie einmal ohne Fahrschein. Jeder von den Schwänzen kriegt beim A&A in Arsch rein. Darf doch nicht wahr sein, das sollen eure Stars sein. Na, wenn das so ist, muss euch Spasten ziemlich fad sein. Egal ob arm, reich, hart, weich, schwarz, weiß. Wenn ich eins weiß, dann dass ich bessere Parts scheiß. Wenn ich ans Mike gehe, wird es ernst wie bei einem Staatsstreich. Jede meiner Zeilen trifft ins Schwarze wie ein Dartpfeil. Ich mach keinen Spaß, nein, ich hack einfach den Markt klein und baller meine Texte, bis der letzte Tod ins Gras weiß. Sein. Sie wollen den Fame und das Geld. Wildwuchs 2019, es geht um die Welt. Alle Whisky ab zur Folge, dass ich Regeln nicht kenn. Und wir geben einen Scheiß drauf, ob's den Hatern gefällt. Alle wollen ein Rockstar sein. Sie wollen den Fame und das Geld. Wildwuchs 2019, es geht um die Welt. Alle Whisky ab zur Folge, dass ich Regeln nicht kenn. Und wir geben einen Scheiß drauf, ob's den Hatern gefällt. Auf Fentanyl und Xanax so wie Lil Peep. Doch stirb nicht im Schlaf, Insomnia, don't need sleep, yeah. Und ich schreib die Bretter, die die Welt bedeuten. Solange sich meine Texte häufen, schreibst du Hashtag rette Bäume. Träume versinken in der Finsternis. Die Sicht ist trist und deshalb trink ich Gift. Hirn gefickt, Hirn entspannt. Bad Religion, Pillen sei Dank. Morphium, Ritalin, Jäger oder Wodka. Mit dem richtigen Cocktail alles locker. Bestell mir aufs Zimmer eine Professionelle. Kann mich nicht rühren, Blowjob auf die Schnelle. Sie sagt, zahl bloß ruhig die Hälfte. Yeah, denn der Ho, der gefällt es. Trage Vans, Karohemd, fühle mich wie ein Rockstar. Sie will gleich ins Backstage, wenn ich sag, Baby. Alle wollen ein Rockstar sein, sie wollen den Fame und das Geld. Wildwuchs 2019, es geht um die Welt. Alle Whisky ab zur Folge, dass ich Regeln nicht kenn. Und wir geben einen Scheiß drauf, ob's den Hatern gefällt. Alle wollen ein Rockstar sein, sie wollen den Fame und das Geld. Wildwuchs 2019, es geht um die Welt. Alle Whisky ab zur Folge, dass ich Regeln nicht kenn. Und wir geben einen Scheiß drauf, ob's den Hatern gefällt. Ich bin ne harte Sau wie Jack Ryan. Ich könnte dir jetzt einen Text zeigen. Den könntest du Dreckschwein nicht einmal auf Mess schreiben. Echt scheiß melodische Part. Geschweige denn, dass keiner flown kann. Deswegen kommt von euch kein Ton an. Und deswegen geb ich jetzt den Ton an. Und deswegen zieh ich dich mit Flow ab. Und jetzt hör mal, du Pisser, du weißt scheinbar nicht, wer ich bin. Ja, ich bin der, der von deiner Sister ein Rechtswerb auf Tinder bekommt. Dann wird das Dreckschwein wie Rinder genommen und zerhackt und zerstückelt. Und du kommst dabei in meinen Keller, das ist ne klare Sache. Da hast du Gesellschaft, nämlich hasse Strache. Weil er keine mag, wenn ich euch danach dann mit der Pampa abschieß. Alles cool, weil du mich niemals dran kriegst. Und selbst immer nur mit deinen Liedern angibst. Und das ist lustig, weil ich dann den Ton angebe, während du den. Alle wollen ein Rockstar sein, sie wollen den Fame und das Geld. Wildwuchs 2019, es geht um die Welt. Alle Whisky ab zur Folge, dass ich Regeln nicht kenn. Und wir geben einen Scheiß auf, ob's den Hatern gefällt. Alle wollen ein Rockstar sein, sie wollen den Fame und das Geld. Wildwuchs 2019, es geht um die Welt. Alle Whisky ab zur Folge, dass ich Regeln nicht kenn. Und wir geben einen Scheiß auf, ob's den Hatern gefällt. We'll be right back.